Thank you. Dass du wirklich bis hierhin gehört hast. Es freut mich wirklich, dass ich nicht der Einzige bin, der Gefallen an so schlecht produzierten Scheiß-Tech findet. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und jetzt pass mir deine Schwester, du Hurensohn.